surgery. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Oh. Wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen und du sitzt in Hephaistos fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke oft Ian McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Was ist passiert? Ich blute! Oh Gott! Was passiert hier? Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's in Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt vollzulaufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Und dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Souchon. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil sie dazu neigt, ja, die Probanden... Fester! Sieh ihn fest! Fester! Fester! Tannenbaum. Manchmal tut mir diese arme Irre leid. So wenig Vorstellungskraft. Sie ist zufrieden mit ihren Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich muss Dinge erschaffen. Adam ist die Leinwand der genetischen Modifikation. Plasmide sind die Farbe. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Souchon. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen? Kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Souchon kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tannenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Aphrodite geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge eines Skalpells. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in 1000 wunderschöne Einzelteile. Die Naht hätten wir und fertig. Die Nase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Holen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Schnell! Ryan und Adam. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich Ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Ich bin schön. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen, wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie, ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, zwei Brüste. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind, die Deutschen. Die konnten nur an eins denken, an blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Sicherheitsalarm ausgelöst. Zutritt bis auf Weiteres untersagt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Nur für kurze Zeit. Für jede Wurzelbehandlung bekommen Sie bei Dandy Dental ein Plasmid von Ryan Industries kostenlos dazu. Slim Down oder Telekinese. Sie haben die Wahl. Nur solange der Vorrat reicht. Mach dich schick, nimm Plasmiquick. Plasmiquick. Dein Körper, deine Entscheidung. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen. Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie Ausschau nach ihm. Atlas ist ein Freund des Parasiten. Seien Sie kein Freund von Atlas. Der Parasit verbreitet ständig Gerüchte. Fontaine ist tot. Rapture lebt. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Nähern Sie sich nie einer Little Sister. Der Schmuggler ist ein Freund des Parasiten. Es ist Ihre Pflicht, den Schmuggler zu melden. Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Andrew Ryan sagt, die Menschen treffen Entscheidungen. Aber am Ende sind es unsere Entscheidungen, die uns ausmachen. Wir alle bewegen die große Kette. Und die große Kette bewegt uns. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Die Little Sisters haben Adam bei sich. Das ist das genetische Material, um das sich in Rapture alles dreht. Jeder will es, jeder braucht es. Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers Gartenautomat stößt, dann nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Ja, Gott nochmal. Für wen hältst du dich eigentlich? Für einen Meisterschützen? Ich schicke dir noch ein bisschen extra Munition mit der Rohrpost. Verwende den Elektrobolt bei diesen Geschützen. Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Die Lady mit den Haken und dieses Fluggerät kommen dir bestimmt reichlich seltsam vor. Hier unten wirst du dich an solche Sachen gewöhnen müssen. Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektroball triffst. Splicer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Du brauchst das Adam, das die Little Sisters bei sich tragen. Mehr Adam bedeutet mehr Plasmide. Und wenn du denkst, der Elektroball wäre schon nicht schlecht, dann warte erstmal ab, was es noch alles gibt. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein? Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Die verdammten Splicer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesindel. Du wirst hier unten prima zurechtkommen. Bevor du auch nur daran denken kannst, gegen einen Big Daddy zu kämpfen, müssen wir dich erstmal ein bisschen aufrüsten. Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihr nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier! Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Du kannst für diese Little Sister nichts tun, aber es gibt einen, der etwas tun kann. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Oder auch langsam Zeit, dass sich jemand um diesen kranken Mistkerl kümmert. Vergiss Steinmans Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Ich mach mich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Hiermit kann man Schrauben festziehen oder Schädel einschlagen. Sehr viel mehr gibt es hier unten sowieso nicht mehr zu tun. Es ist zum Heulen. Dieser Splicer lässt es krachen wie ein Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du ein Telekinese-Plasmid in die Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen und sie ihm wieder an den Kopf werfen. Oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Dieser Splicer, da lässt es krachen wie zu Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Wenn du nur eine dieser Bomben erwischen könntest, die er schmeißt, damit könntest du den Spieß umdrehen oder dir den Weg freispringen. Du musst einen Weg in die Chirurgie finden und damit zu Steinman. Nur Mut. Gott mag keine Drückeberger. Du musst das Ding kurz schließen, wenn du den Medical Pavilion jemals von innen sehen willst. Jetzt hast du schlafende Hunde geweckt. Da kommen sie! Stell dir vor, du wärst klüger, stärker und leistungsfähiger. Stell dir vor, du hättest Superkräfte, könntest Feuer mit der bloßen Kraft deiner Gedanken entfachen. Genau das machen die Plasmide möglich. Halt durch! Ich tue, was ich kann, um deinen Kopf über Wasser zu halten. Bleib ruhig. Dein genetischer Code wurde gerade von einem Plasmid namens Electro Bolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang. Mach schon. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Hey, warte. Halt dich von diesem Big Daddy fern, verstanden? Du kannst es nicht mit ihm aufnehmen. Nerv ihn nicht. Dann lässt er dich auch in Ruhe. Das Adam dürfte reichen. Du hast das Richtige getan. Denk daran, diese Dinger sind keine Menschen mehr. Und dafür können sie sich bei Dr. Tenenbaum bedanken. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Adam und er beschützt sie dafür. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche, die Verriegelung von hier aus zu knacken. Geschafft. Mach, dass du da rauskommst. Schnell jetzt. Sieh dich um, ob du in der Nähe eine Waffe auftreiben kannst. Glaub mir, du wirst sie brauchen. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Ich hab doch gesagt, halt dich bloß von diesen Monstern fern. Warte, bis du stark genug für sie bist. Dir scheint das Eve ausgegangen zu sein. Das ist der Saft, der deine Plasmide auflädt. Ich schick dir ein bisschen Nachschub mit der Rohrpost. Sitzt du schon wieder auf dem Trocknen? Alles klar. Ich schick dir ein bisschen Eve-Nachschub mit der Rohrpost. Alle Wege in Rapture führen zu Rhyme. Das Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Er reichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast. Aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas und ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Der Apparat dort. Da gibt's eine milde Gabe an Plasmiden. Weißt du noch, was ich über Recht und Unrecht gesagt habe? Es ist Ryan. Andrew Ryan, verdammt nochmal. Er hat uns gefunden. Verflucht. Er hat Neptune abgeriegelt. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Los! Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Wenn du einen Splicer im Wasser siehst, verpass ihm eins mit dem Electrobolt. Nur noch ein bisschen näher, da kommt sie. Bitte lächeln, Schwester! Tenenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Ich hab dir doch gesagt, Kleiner, du wirst dir früher oder später so einen riesigen Big Daddy vornehmen müssen. Wenn du den verarschen kannst, gehört seine Little Sister und die Adam dir, alles, was sie bei sich hat. Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Halt die Augen nach Steinman offen. Dieser bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Die Big Daddies sind die härtesten Brocken hier unten. Aber wenn du sie nicht nervst, tun sie dir auch nichts. Die Little Sisters haben nur leider das Adam, das du brauchst. Greif erst an, wenn du weißt, dass du auch eine Chance hast. Ärger im Anmarsch. Rhymes, Leute. Geht's dir gut, mein Junge? Beim ersten Mal haut Plasmid ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Hör zu, ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Du bist nun soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Das wird kein Zuckerschlecken. Aber nur so kommst du an die Little Sisters ran und an das Adam, das sie bei sich tragen. Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB? CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Wie kann man einem Kind so etwas antun? Es gibt noch mehr von diesen armen Kleinen, die deine Hilfe brauchen. Wirst du zu denen auch so grausam sein? Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Lass uns abhauen! Schwächling, du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Ein Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisendaddy da kannst du auch nicht viel ausrichten, kleines Fischchen. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine... Ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Die Splicer kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Nimm das Funkgerät. Der Splicer ist immer noch da draußen. Ein neues Gesicht in Rapture. Oh, wie lange ist das her? Still, Johnny. Rapture ist kein Ort für Luxusdampfer mit Varieté an Bord. Mach, dass du zu der Tauchkugel kommst und geh kein Risiko ein. Irgendwas brennt an der Wasseroberfläche. Keine Ahnung was. Am besten du schaust mal hin. Johnny! Johnny! Nein! Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Nein, das darf nicht sein! Wärst du so freundlich, das Funkgerät dazu nehmen? Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Es wird gleich von Splicer nur so wimmeln. Mach, dass du rauskommst. Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wenn die nicht von alleine abgetaucht ist, bedeutet das, wir haben Gesellschaft. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Die Splicer kommen. Stay away from her, or you will be shot next. Easy now, Doctor. He's just looking for a wee bit of Adam. Just enough to get by. I'll not have him hurt my little ones. It's okay, lad. That's not a child. Not anymore, it ain't. Dr. Tenenbaum saw to that. Bitte, do not hurt her. Have you no heart? Aye, that's a pretty sermon coming from the ghoul who cooked up them creatures in the first place. Took fine little girls and turned them into that, didn't you? Listen to me, Bio. You won't survive without the Adam those things are carrying. Are you prepared to trade your life, the lives of my wife and child, for Tenenbaum's little Frankensteins? Here, there is another way. Use this. Free them from their torment. I will make it to be worth your while. Somehow. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. Es ruhen Schäfchen und Vögelein. Garten und Wiese verstummt, auch nicht ein Bienchen mehr summt. Luna mit silbernem Schein, gucke zum Fenster herein. Still jetzt, Mami ist fort und Daddy auch. Warte, das passiert alles vorher und nichts. Warum bist du nicht hier? Warum heute und nicht damals, als du noch so süß warst und warm? Warum kann Mami dich nicht an ihre Brust halten und deine Zähne spüren? Oh nein, nein, nein, nein! Steinman? Is it Steinman? No. But let's take it out on him anyway! Was denkst du dir eigentlich dabei, Charlie? Charlie, ich mache, was ich will. Es ist mein Adam. Ich habe es mir verdient. Nicht, Charlie. Charlie, wo gehst du hin? Brenda! Brenda! Diesmal bist du wirklich so weit gegangen, Brenda. Ich bin doch kein Vollidiot. Zum letzten Mal. Ich warne dich. Willst du es auf die harte Tour oder lieber auf die nette? Ich kann beides. Mach die verdammte Tür auf! Mach endlich auf! On a two-day layover in Tampa, and the wife was madder than... Oh, looks like we've got a... I got it! Pull up! Pull up! I got it! Pull up! Oh! Ladies and gentlemen, this is Captain Cal Franklin. It seems we have a bit of a problem up here. Please remain seated and we'll have this situation under control in no time flat. North Atlantic Center, Galtania 430, this is Hogatia 420 at flight level 290, approximately 330 miles southeast Greenland. We've got a bit of a situation here. Sag Ryan, dass es mir leid tut und dass es nicht wieder vorkommt. Nein, bitte mach das nicht, sonst wird das ganze Ding... Nein! Sicherheitsalarm ausgelöst. Zutritt bis auf Weiteres untersagt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Sicherheitsalarm ausgelöst. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Nur du und ich und all das leckere Adam, das ich trinken kann. Ich sehe ein Licht da aus seinem Bauch. Moment, er atmet noch. Aber das macht nichts. Er wird bald ein Engel sein. Sieh mal, Mr. Bubbles, ein Engel! Das ist ein ganz frischer Mr. B. Der sieht noch die Sonne scheinen. Ich darf sie nicht anrühren, wenn sie noch die Sonne scheinen sehen. Mr. Bubbles, Mr. Bubbles, bist du da? Bist du da? Komm und gib mir Lollis. Komm und bring mir Bonbons. Mr. Bubbles, Mr. Bubbles, bist du da? Bist du da? Komm und gib mir Lollis, komm und bring mir Bonbons. Teddybären, Teddybären. Sieh mal, Mr. Bubbles, ein Engel! Ich sehe, wie Licht aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Er atmet noch, aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Sie haben mir Schönheit versprochen, Steinman. Ich sollte wunderschön werden. Sehen Sie mich an! Sehen Sie mich an! Sie haben mir Schönheit versprochen! Ich sollte wunderschön werden. Sehen Sie mich an! Sehen Sie mich an! Ich bin total verspleißt. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Ah! Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Ich öffne jetzt die Luke. Ich gehe rüber. Lasst mich doch bitte laufen. Ihr könnt auch mein Funkgerät behalten. Lasst mich laufen. Atlas, bitte. Du machst wohl Witze. Lasst mich das machen. Ich weiß, was ich tue. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, wie kann ein Flugzeug aus heiterem Himmel einfach so abstürzen? Ich kapiere das nicht. Es will mir einfach nicht in den Kopf. Nein, nein, Atlas, nein, nein, nein. Ich brauche nur noch einen Splice. Dann mache ich diese Dreckschweine fertig. Bitte, Atlas, gib mir noch eine Chance. Bitte, Lady, ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Ist das jemand Neues? Ist das jemand Neues? If I didn't care, more than words can say. If I didn't care, would I feel this way? Then why do I thrill? What is it? Father, pinching the collection plate again? Or you fancy something more saucy this time? Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Lass uns abhauen, Schwächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisendaddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Ding-a-ding, ring-a-ding, all laid out in your... Sunday Silkies. Schwächling, du bist ein armseliges Würstchen. Ein Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisendaddy da kannst du auch nicht viel ausrichten, kleines Fischchen. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Waschen, putzen, schrubben, scheuern. Er ist schlank, das gefällt mir. Sieh ihn dir an, wie gewöhnlich. Siehst du, was du mir angetan hast? Siehst du's? Ich kann dich schmecken. Und es schmeckt widerlich. Ja, Dr. Steinman. Nein, Dr. Steinman. Verzeihung, Dr. Steinman. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB? CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Siehst du? Verstehst du, was ich meine? Sie haben nicht den Mut dazu. Ihnen fehlt der Wille zur Größe. Was ist mit dir? Zeig mir, ob du das Zeug dazu hast. Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden, bei den Infizierten zu leben? Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Nein, oh große Schönheitsgöttin! Er wird alles ruinieren! Schnapp ihn dir! Lass ihn von deinen Harpyien in Stücke reißen! Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still! Ich will doch, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Die hier, zu fett. Die da, zu groß. Jene, zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. Hässlich! Hässlich! Hässlich! Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, zwei Brüste. Hörst du das? Lass uns abhauen! Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Bitte, tu ihr nicht weh! Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir. Ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Hier. Wie kann man einem Kind so etwas antun? Es gibt noch mehr von diesen armen Kleinen, die deine Hilfe brauchen. Wirst du zu denen auch so grausam sein? Ich werde nicht zulassen, dass er meinen Kleinen etwas antut. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Halte dich fern von ihr, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Bitte tu ihr nicht weh. Hast du kein Herz? Entschuldigen Sie, Sir. Würden Sie bitte Ihren Tisch hochklappen?